eine Stadt auf ihrem Gebiet. Begrenzt wird der Krieg schon sein, doch denkt an doch territorial. Atom und konventionelle Waffen, unbegrenzter Gebrauch ist legal. Wollt ihr wirklich den Frieden? Wollt ihr kämpfen dafür? Kämpft für die deutsche Einheit. Yeah.